Judge Sly Dredd ist ein erfahrener Polizist und ein absolut empathieloser Judge. Am Anfang stürmt er mit einem unerfahrenen Jungen ein besetztes Haus. Der Kleine möchte sich beweisen, tritt eine Tür ein und will alle gefangen nehmen. Augenblicke später wird er von Kugeln durchlöchert und von allen seinen Sorgen befreit. Wäre für mich vollkommen okay, wenn Sly nicht eine wesentlich dämlichere Aktion im Raum direkt davor durchgeführt hätte. Er geht ein Stockwerk höher, schießt eine halbe Minute einen Kreis durch den Beton in der Decke, fällt nach unten, landet, steht ohne jegliche Deckung genau vor seinen Gegnern und tötet sie ohne jegliche Gegenwehr. Während des Stemmvermögens hätten sie ihn durch die Decke erschießen können, während seines Fluges in aller Ruhe Beine und Unterkörper durchlöchern, bevor er auch nur ein freies Schussfeld gehabt hätte und am Ende steht es einer gegen mehrere. Und noch immer krümmt keiner einen Finger, um zumindest auch nur so zu tun, als würde er sich wehren wollen. Woher wusste Sly, dass die Rowdies in Zimmer Nummer 1 nicht über das geringste Reaktionsvermögen verfügen, während Zimmer Nummer 2 sofort kollektiv auf den Kleinen feuert? Dann kommt wieder Sly und schon haben sie erneut keine Lust mehr, sich zu wehren. Es ist also nicht seine Kompetenz, die ihn überleben lässt, sondern wahrscheinlich die Riesenbeule in seinen Leggings, die alle abzulenken scheint. Ich bin das Gesetz!